Bürgerfunk bei Radio Köln. Ja, hallo Leute, schönen Abend. Hier ist die Radiogruppe Comerus im Freien Lokalrundfunk Köln. Unser heutiges Thema ist, wie verhindert man Behinderte? Dazu haben wir uns vor einigen Tagen in der Heilpädagogischen Fakultät in Köln getroffen und mit zwei Menschen ein Interview geführt. Ich heiße Martina Schlüter. Der Herr Fassbender, oder ich sage immer Kajo, und ich, wir arbeiten am Seminar für Sondererziehung und Rehabilitation der Körperbehinderten der Heilpädagogischen Fakultät. Ich bin selber, wie man an dem Sprechen vielleicht hört, körperbehindert von Geburt an. Meine Schädigung hat den schönen Namen zerebrale Bewegungsstörung mit Schwerpunkt Spastik und Ataxie. Man kann auch einfach sagen, ich habe eine Hirnschädigung von Geburt an. Ja, meine Behinderung kann man nicht hören, da ich Rollstuhlfahrer bin. Ich habe eine Muskelerkrankung und fahre mit einem Elektrorollstuhl durch die Gegend. In Köln kann man mich daran wiederum erkennen, um dann meine Kollegin hier zu zitieren, dass ich wie ein geölter Blitz durch die Stadt eile, was dann natürlich auch die Kinder bei mir wiederum zu erstaunlichen Äußerungen anregt, indem sie immer sagen, was für ein kleiner Mann oder was hat der dann und auch was für das Auto möchte ich auch gerne haben. Ich arbeite hier an der Heilpädagogischen Fakultät als Diplompädagoge in verschiedenen Bereichen und beschäftige mich genauso wie die Frau Schlüter mit dem Thema Behinderung und auch ethische Fragen, die sich eben halt immer wieder mit diesem Problem einhergehen. Ja, jetzt habe ich vielleicht eine böse Frage, und da die zwei ja etabliert, einmal eine Wissenschaftlerin und einmal ein Diplompädagoge. Meint ihr denn, dass ihr repräsentativ für die Behinderten an sich oder für sich sprechen könnt? Die Frage ist, was repräsentativ ist, ob man für 1000 Behinderte spricht, wenn man Behinderungen einfach beim Kollegen Fassbender um mir anschaut, sieht man, dass wir sehr unterschiedlich konstruiert sind, auch in unserem Problem. Die Menschen mit Behinderungen bilden eine sogenannte heterogene Gruppe, sind also in allen Dingen sehr unterschiedlich. Und von daher kann man nur versuchen, so ein paar Punkte herauszugreifen, die eventuell alle interessieren könnte. Aber ich denke, es gibt schon Themen, wo das Thema Behinderung für viele Menschen auch gilt. Ich beantworte die Frage sehr direkt, indem ich sage und antworte, nein, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber es zeigt, bis zu welchen Bereichen im Endeffekt behinderte Menschen tätig sein können. Es zeigt auch auf, dass behinderte Menschen berufstätig sein können, auch wenn es viele Menschen innerhalb der Bevölkerung sich gar nicht vorstellen können, dass behinderte Menschen einen kompletten Arbeitstag durchleben und dass sie eben halt auch Berufe haben, wo zum Teil auch ein Erstaunen eben halt dann zu sehen ist. Von daher ist es, denke ich, mir wichtig, dass man einfach darüber erfährt, was Behinderung alles sein kann, von welchen Bereichen es ausgehen kann. Es kann anfangen bei einer geistigen Behinderung. Es geht weiter über Lernbehinderung. Es geht wieder weiter über Fragen bei schwierigen Erziehungsproblemen, den sogenannten Erziehungsschwierigen, was für ein Wort. Dann über blinde Menschen, denen man schon eher eine akademische Laufbahn zuspricht, bis hin zu Körperbehinderten und auch Sprachbehinderten, nicht sprechenden Menschen durch Taubheit und andere Behinderungen. Äh, Ich will ja ganz gerne mal zurück zum Ursprungsthema Behinderung und ethische Fragen. Was ich bisher herausbekommen habe, dass die allgemeine, die sogenannten Normalos, Behinderung ist mal allgemein empfinden, also jeden, der irgendwie für sie nicht in ihr Gesundheitssystem passt, in ihren Fitnesskörper passt, per se behindert ist. Ihr habt nun auf die Unterschiede hingewiesen, dass jeder sich im Grunde genommen selber repräsentiert in seinem Grad der Behinderung. Nun ist ja zurzeit Behinderung, behinderte Menschen sehr aktuell, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Vor zwei Wochen gab es, glaube ich, irgendwo in Hessischen die ersten Versuche, die ersten erlaubten legalen Versuche mit Behinderten von Humangenetikern. Die gleiche oder ähnliche Berufsgruppe versucht ja momentan unter dem Aspekt des Fortschrittes und der Forschung, gerade im Bereich der Genetik, einiges hier in Deutschland durchzusetzen. Gibt es da zum einen oder zum anderen Standpunkte? Ich ergreife mal wieder das Wort. Auch in gemeinsamen Seminaren, die wir halten, bin ich immer diejenige, die irgendwie am meisten redet. Aber Herr Kairo kann sich da, glaube ich, durchsetzen und einklinken. Dafür habe ich dann das letzte Recht. Aber zu einer ethischen Fragestellung. Du, Wilfried, hast gerade erwähnt, die humangenetischen Untersuchungen. Wir können die Listen weiterführen. Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, Stammzelltherapie, Embryonenschutz. Die Sache der Behinderten wird im Augenblick in der Gesellschaft sehr akut diskutiert. Und zwar unter dem Thema, dass da heißt, wir müssen alles tun, um Behinderung zu vermeiden. Und zwar unter dem Aspekt, dass dieses große Leid den Menschen und der Gesellschaft und allen, die es mitkriegen, nicht zugemutet werden kann. Und die Frage, die einfach zu stellen ist, ist die, inwiefern Behinderung jetzt wirklich Leid ist. Und da muss man sehr differenziert drauf eingehen. Leiden, Behinderung und Leiden, das ist immer so eine Geschichte. Ich denke mir, wir sind in einer Zeit, wo wir durch die Medien, speziell die Werbung, speziell auch gerade im Bereich der, ja, ich möchte sagen, der privaten Medienanbieter, hier speziell das Fernsehen, in Situationen sind, wo die Körperlichkeit im Endeffekt über alles geht. Das heißt, dass wir in einer Gesellschaft sind, die, ja, so, ne, was ist im Endeffekt Fun, was ist letztendlich das Glück auf Erden, wenn man bestimmte Dinge getan hat, was weiß ich, am Ballermann rumgesoffen hat, wenn man im Fitnesscenter sich eben mal zu Tode geschuftet hat. Ich überspitze es natürlich jetzt auch ein Stück. Also als Thema halt Grenzenlosigkeit und Freiheit. Ganz genau. Und dass aber diese Geschichten darin wiederzufinden sind, indem ich mit dem Körper alles Mögliche machen kann, indem aber auch das, was eben halt ein gesunder, Anführungsstrichelchen, Körper alles leisten kann. Und es wird im Endeffekt ganz wenig darüber nachgedacht und auch verdrängt, sehr stark verdrängt, dass ein Körper ein Gebilde ist, das eben halt Schwächen hat. Jeder Mensch, der zuhört, hat irgendwo Schwächen. Und das bedeutet, dass er sich natürlich auch mit diesem Stück des Nicht-Perfektseins auseinandersetzen muss. Und ich denke mir, die Rolle, die gerade wir Behinderten innerhalb einer Gesellschaft ausfüllen können, ist zu zeigen, dass man mit diesen Unzulänglichkeiten des Körpers leben kann, auch gut leben. Es versuchen viele nicht behinderte Menschen, sich in die Situation von Behinderten, ich kann es jetzt nur speziell körperbehinderte Menschen sagen, sich reinzuversetzen. eine Hausbewohnerin bei mir sagte, sie fände es ganz schrecklich, wenn sie erleben müsste, dass sie ihr Glas Bier nicht selber holen könnte an der Theke, sondern eine andere sie ihr mitbringen müsste. Oder ich erlebe ständig auf der Straße angesprochen zu werden mit den Einleitungsworten, ich bewundere Sie, wie Sie auf dem Fahrrad oder im Auto oder wo auch immer sehe. Es fällt vielen Menschen schwer, sich zu überlegen, dass man sich mit diesen Dingen eigentlich sehr leicht arrangieren kann. Arrangieren kann heißt nicht, dass man nicht auch Träume hat oder mal fantasiert, ich würde mir das Glas Bier auch gerne selber holen oder ich möchte auch gerne mal 100 Meter in 10 Sekunden laufen oder war ein bisschen schnell. Ne? Aber diese Dinge, Träume, Fantasien sind schon da. Aber ich denke, man kann sich arrangieren und das macht weniger das Leid von behinderten Menschen aus. Also die Behinderten wäre so als Wegbereiter einer neuen Körperlichkeit, eines neuen Körperbewusstseins, so wie ich Kajo verstanden habe. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf das, was Martina sagte von der Nachbarin, die es nicht vorstellen kann, die unter Leiden würde, die also sich auch nicht ertragen könnte, wenn sie an der Theke nicht selbstständig hingehen kann, das Glas Bier zu holen. Das heißt im Grunde genommen, dass dann der Druck, der Leidensdruck, die diesen Menschen so groß ist, dass er eigentlich gar nicht mehr leben möchte. Jetzt haben wir ja mal eine Diskussion um, Holland hat es vorgemacht in der aktiven Sterbehilfe. Die Deutschen haben es noch nicht so weit. Ich glaube, nur die passive Sterbehilfe, soviel ich weiß, noch erlaubt. Das heißt, ist im Grunde genommen ein fast schon normales Bewusstsein von den sogenannten normalen Menschen. Wie begegnet ihr dem Ganzen? Wenn wir über Ethik, was du gerade sagtest, mit der Sterbehilfe, es liegt ja alles in einer Linie. Wie können wir in körperlichen Verfall, egal in welcher Form, abschaffen und dem aus dem Weg gehen? Und ich für mich kann nur sagen, und das vertrete ich auch hier an der Uni, wir werden ihn nie abschaffen können. Da kann medizinischer Fortschritt, Genomanalyse noch so weit gehen. Wir werden immer uns mit den Grenzen, mit den körperlichen Grenzen, mit den intellektuellen Grenzen konfrontiert sehen. Und ich muss im Letzten sagen, ich finde es auch gut so. Das ist von meiner christlichen Wertevorstellung den Menschen als begrenztes Wesen zu sehen, ist das einfach okay. Und ohne jetzt, ja, ich sag mal, philosophisch oder pathetisch zu werden, denke ich, dass das auch so ein Stück Aufgabe von Behinderung ist. Und diesen Schuh ziehe ich mir selber auch an, dass unsere Grenzen einfach sichtbar sind. Und damit geht es mir, glaube ich, besser als manchen nicht behinderten Menschen, der es in seiner höchsten Form 20 Jahre schafft, Grenzen zu verdrängen und dann radikal mit diesem konfrontiert wird.